ist unser Platz 28 in dieser Woche in den NRW-Lokalradio-Charts. Ed Sheeran und Don't. Jenny Hansen ist hier. Radio Lippewelle Hamm. Und nach 28 kommt, ach logisch, 27. Und da ist schon wieder ein Kerl. Sehr männerlastig, diese Charts bisher. Also, um es auf den Punkt zu bringen, bisher gab es nur Männer. Na ja, gut, nicht, dass ich mich gerne von Männern umgeben wäre, ne? Also, wie gesagt, auf Platz 27 ist wieder ein Mann, und zwar Vance Joy. Der war auch letztens hier bei uns und da haben wir gesagt, beschreib dich doch bitte einfach mal selbst. Wie bist denn du so? I don't know. I think I'm pretty quirky. I've got a sweet tooth and... Wie ich bin. Ich bin speziell. Ich mag gern Süßes. Ich werde immer ganz unleidlich, wenn ich Hunger habe. I'm a movie fan, a Buffy fan. Buffy, the television series. Ich stehe auf Filme. Ich mag die Serie Buffy. Ich gehe gern Skateboarden und ich mag Kurzgeschichten. Then transitioned into skateboarding. And I like short stories. Interessante Mischung da bei Vance Joyner. Er steht auf Süßes und er guckt gerne Buffy. Ich betone nochmal, es ist ein Mann. Hier kommt Riptide, unser Platz 27. Fotofreunde, aufgepasst! Jetzt großer Räumungsverkauf bei Foto Machado wegen Umzug. Fast alles ist reduziert, manches sogar bis zu 70%. Ja, bis zu 70%. Schalten Sie blitzschnell und machen Sie Ihre Schnäppchen, denn jetzt muss alles raus bei Machado. Foto Machado, mitten in Hamm. Die Zahnarztpraxis Dr. Schäfer in Hamm-Rienern informiert. Für alle, die es noch nicht wissen. Ab sofort erreichen Sie Zahnarzt Karl-Heinz Klink in der Praxis Dr. Schäfer, Molkereistraße 11 in Hamm-Rienern. Telefon Rienern 940 320. Uns war wichtig, dass unser Haus in gute Hände kommt.

weiß genau, dass alles besser werden kann. Wenn ich ganz fest dran glaub, dann schaff ich es irgendwann. All of my life I've been running from the knife. Under the gun I know I got this light. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Platz 25. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Self-love, my friend. Platz 25 in dieser Woche, Magic mit Root. 22:30 Uhr haben wir es gleich. NRW Verkehr. Achtung auf der A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal. Zwischen Wuppertal-Farresbeck und Wuppertal-Katernberg, da hat's gekracht. Die Unfallstelle ist noch nicht abgesichert. A2 Dortmund-Hannover zwischen Exter und dem Kreuz Bad Oeynhausen, da gibt's eine Nachbaustelle. Es ist nur eine Spur frei und deshalb 3 Kilometer stockend. Und Achtung, das Ende liegt in einer Kurve. Und A3 Köln-Arnheim zwischen Oberhausen-Lierich und dem Kreuz Oberhausen, 5 Kilometer Stau. Kommen Sie gut durch. Und hier geht's weiter mit Platz 24 in den NRW-Lokalradio-Charts. Da ist in dieser Woche Lenny Kravitz und The Chamber. Ich bin Jenny Hansen. Schönen Freitag, viel Spaß mit den Charts. You killed the love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? Ja, da habe ich immer meine Abiturzeit mit verbunden. Ich war genervt von der Schule. Extra viele Kulthits im Oktober. Nur bei Radio Lippewelle Hamm. Ich bin Portugiesin, ich war 13, 14, glaube ich. Man hört immer die Musik draußen und dort haben wir Falco gehört. Hier ist Radio Lippewelle Hamm. Und nur bei uns gibt es den Kulthit mit extra vielen Kulthits. Täglich ab 5 und dann den ganzen Tag. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name. no place I'd rather be. Yeah. Platz 22. The devil's house in the shape of a chapel. You hit the knife in the corner of an apple. Burn me, try to hurt me, try to hit me when my back was turned. Shadows are growing. You're talking straight, but your colors are showing. Burn me, try to hurt me, try to get me when my head was turning. You are the rhythm of survival story. You're crazy, baby, cause I never had a doubt. I'm singing songs about love and glory. Oh, oh, oh, you're going bang, bang, bang. You shot me to the ground, but you can't bring me down. Bang, bang, bang. You try to knock me out. No, you can't bring me down. It's just my natural reaction when I hit the floor. I'm the original assassin. Some kind of trouble lurking. You can hurt me, cause I see just how your evil's working. A silver tongue with the best of intentions, but you're a child with the cruelest inventions. Burning, you just hurt me. I'm somewhere deep in hell you're working. You are the rhythm of survival story. You're crazy, baby, cause I never had a doubt. I'm singing songs. Ich das nochmal sagen darf. Unser Platz 22, die neue Single von Billy Idol. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen darf. Die neue Single von Billy Idol. Can't Break Me Down heißt sie. Damit geht er auch auf Tour und ist dieses Jahr auch noch bei uns in Deutschland. Einziges NRW-Konzert am 18. November in Düsseldorf. Präsentiert von uns. Jetzt präsentiere ich Ihnen Platz 21. Both Straight Outta Line. Radio Lippe Welle Hamm. Said it gets me loaded on. walk the straight line. I've been lost, I've been led by the wayside. Could have left me lonely, you gave up all your time. Now I'm here by your side to the end. These boots aren't worth the leather and this coat back costs the same. Jokes that I've been telling, all the punchlines are the same. Friends have hit the bottle and the bottle hit them back. Been spending all my money trying to keep myself in debt. Straight out of line. Straight out of line. Oh, I've been straight out of line. Straight out of line. Oh, I've been straight out of line. Straight out of line. Folded when holding all her hands. Rolled my luck, flicked that con and took my chances. Could have left me lonely, you gave up all your time. Now I'm here by your side to the end. These boots aren't worth the leather and this coat back costs the same. Jokes that I've been telling, all the punchlines are the same. Friends have hit the bottle and the bottle hit them back. Been spending all my money trying to keep myself intact. Straight out of line. Straight out of line. Oh, I've been straight out of line. Straight out of line. Oh, I've been straight out of line. Platz 20. Got it going, reach for the top. Believe in every dream. mistakes, but everybody's got a choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for? Das hat er bei seinem ganzen privaten Chaos aber eigentlich noch ganz gut hingekriegt, der Chad Kroeger, ne? Für eine neue Single war scheinbar noch genug Zeit. Vielleicht hat er sich auch einfach mit Arbeit von der Trennung abgelenkt. Nickelback haben auf jeden Fall eine neue Single, heißt What Are You Waiting For? Und ist die 20 in den NRW-Lokalradio-Charts. Also beruflich läuft's gut, privat eher weniger, ne? Angeblich gibt's ja nach nur einem Jahr Ehe wieder die Scheidung bei Chad Kroeger und Avril Lavigne. Ich will hier jetzt ja wirklich nicht auf Schadenfreude machen, aber ganz ehrlich, wer hat's gesagt, dass das nicht gut geht, wenn man nach ein paar Wochen Beziehung heiratet? Wobei, das hätte ich natürlich auch romantisch gefunden, wenn das wirklich funktioniert hätte, ne? Naja, es geht weiter mit Platz 19 hier bei uns und da sind Sigma, Nobody to Love. Das passt ja auch zu Chad Kroeger, ne? Naja. Ich bin Jenny Hansen, schönen Freitagabend. Radio Lippewelle Hamm. Der Beste. She has

Stimme ist nicht immer eine gute Sache. Bei ihm schon. Sam Smith, die außergewöhnlichste Newcomer-Stimme des Jahres, kommt endlich zu uns nach NRW. Sam Smith. Am 5.3.2015 in Köln. Live Music Hall. Präsentiert von den NRW Lokalradios. Karten gibt's ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kulthits und das Beste von heute. Radio Lippewelle Hamm. Der beste Mix. Es ist 23 Uhr. Radio Lippewelle Hamm, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Jan Krümpel, guten Abend. Das Wetter, die Nacht ist meistens trocken um 10 Grad. Auswärtiges Amt schickt Reisewarnungen raus. Kein Freistoßspray in der Bundesliga. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat den westlichen Ländern gedroht, weitere Geiseln zu nehmen und sie zu töten. Das Auswärtige Amt in Berlin nimmt diese Drohung sehr ernst und warnt davor, in bestimmte Länder zu reisen. Das Anschlags- und Entführungsrisiko sei einfach zu hoch. Für viele afrikanische, arabische und asiatische Länder, in denen islamistische Terrorgruppen aktiv sind, gab das Amt einen Sicherheitshinweis heraus. Der neue dringende Sicherheitshinweis gilt auch für beliebte Reiseländer wie Thailand, Ägypten oder Tunesien. Demnach besteht zum Beispiel da eine erhöhte Gefahr, entführt oder Opfer eines Anschlags zu werden, wo regelmäßig viele Menschen aus dem Westen unterwegs sind. Also auch Touristenattraktionen. Der Sicherheitshinweis ist eine Reaktion auf die Entführung und Enthauptung westlicher Geiseln durch den Islamischen Staat. Weil der IS damit gerade so viel Angst und Schrecken verbreitet, könnten auch andere radikale Organisationen verstärkt versuchen, durch Entführungen Lösegeld zu erpressen. Jan-Henner Reitze, Hauptstadtstudio Berlin. Bei den Luftangriffen im Irak gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat macht jetzt auch Großbritannien mit. Das Parlament hat sich am Abend dazu entschieden. Erste Kampfflugzeuge der Royal Air Force könnten noch heute Abend erste Angriffe im Irak fliegen. Auch Dänemark will sich beteiligen. Das Land will 7 F-16 Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Im Moment werden im Irak vor allem Ölquellen bombardiert, denn durch diese bekommen die Terroristen einen Großteil ihres Geldes. Wir kennen es schon von der Fußball-WM und eigentlich sollte es in 3 Wochen auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Das weiße Spray, mit dem der Schiedsrichter bei Freistößen Schaumlinien auf den Platz sprühen kann. Jetzt grätscht aber der TÜV Rheinland mit einem Gutachten dazwischen. Demnach darf das Spray gar nicht eingesetzt werden. Das Freistoßspray enthält Druckluft und Treibhausgase und gilt deswegen als hochentzündlich, so der TÜV Rheinland. Außerdem soll das Freistoßspray hormonelle Schadstoffe enthalten, die für Spieler und Schiedsrichter ungesund sein sollen. Der Hauptgrund ist aber das fehlende Symbol für hochentzündliche Stoffe auf der Dose, sagt der TÜV. Der DFB reagiert inzwischen auf das Verbot, er schaut sich schon nach Alternativen um. Eingesetzt wurde das Spray bereits in der Champions League, der Europa League und bei der Fußball-WM in Brasilien. Matthias Rutkowski, Nachrichtenredaktion. Und wir bleiben kurz beim Fußball. Im Freitagabendspiel der Bundesliga zwischen Mainz und Hoffenheim hat es keine Tore gegeben. Endstand ist 0:0. Beide Teams haben damit die Tabellenführung erstmal verpasst. Börse aktuell. In New York geht die Wall Street mit leicht positiven Werten ins Wochenende. Es hat gute Konjunkturprognosen gegeben und deshalb sehen die Zahlen dementsprechend aus. Der Dow Jones beendete den Handel 1% höher und steht bei 17.113 Punkten. Der Nasdaq 100 legte um 1,15% auf knapp 4.054 Punkte zu. Und das waren die Nachrichten mit Jan Krümpel. Das Wetter. Die Nacht ist überwiegend trocken und es gibt nur ein paar Wolken. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad. Morgen startet der Tag erst bewölkt, aber dann lockert es schon ein bisschen auf. Und am Sonntag kommt die Sonne immer besser durch bei bis zu 23 Grad. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A59 Bonn Richtung Köln zwischen dem Dreieck Bonn Nordost und dem Dreieck St. Augustin West. Besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Da liegt ein totes Tier auf dem linken Fahrstreifen. Die Staus. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Exter und dem Kreuzbad Oeynhausen gibt es eine Nachtbaustelle. Da ist nur ein Fahrstreifen frei. Deswegen 5 Kilometer Stop and Go. Und noch A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Oberhausen-Lierich und dem Kreuz Oberhausen. Nach wie vor 5 Kilometer Stau. Gute Fahrt. Radio Lippewelle Hamm am Wochenende. Mit Jenny Hansen, schönes Wochenende. Und mit den NRW-Lokalradio-Charts. Wie jeden Freitag gibt es ja hier die 30 meistgespielten Songs der letzten Woche. Und wir sind mittlerweile bei Platz 15. Da sind die Jungs, die den Bundesvision Song Contest gewonnen haben. Genau mit diesem Song hier. Wir sind Revolverheld und lass uns gehen. Viel Spaß. Hallo, hallo. Bist du auch so gelangweilt? Genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sieh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamm, Berlin oder Köln. Hört der Ring Straßen zu füllen, wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln, wenn die Menschen auf Fragen zu stellen. Wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Flackernden Lichtern schluckt Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse. Jeder muss überall schnell sein. Zwischen den Zeilen habe ich gelesen,

klingt unser Platz 13 in dieser Woche hier in den NRW-Lokalradio-Charts. Ghost von Ella Henderson. Und die Ella Henderson, die war ja gestern Abend noch hier bei mir. Und die Arme, die tat mir so leid. Der Busfahrer ist wohl ein bisschen zu schnell gefahren auf der Autobahn. Und ihr war total schlecht. Aber im Interview hat sie sich nichts anmerken lassen, ne? War ganz professionell, aber es passt zu ihr. Die ist sehr vernünftig, ne? Wenn ich mit 18 so viel Geld verdient hätte, ich hätte das ja erstmal auf den Kopf gehauen. Schuhe ohne Ende. Und was macht sie? I haven't really, lashed out on anything. Oh, ich hatte gar keinen großen Wunsch. Ich spare mein Geld, denn ich möchte irgendwann ein Haus haben, irgendwann in der Zukunft. Und ich habe gar nichts, was ich jetzt unbedingt brauche. Und ich möchte in dem Haus ein Klavier haben. Dafür spare ich jetzt. That's what I'm saving up for. Meine Güte, so vernünftig, das mit 18. Meine Mutter hätte Tränen in den Augen, wenn ich sowas gesagt hätte. Naja. Jenny Hansen ist hier und jetzt viel Spaß mit unserem Platz 12. Alle Farben, She Moves. Radio Lippewelle Hamm. Stadt der Liebe. Hotel und Frühstück inklusive. Pro Person ab 99 Euro. Ihre schönsten Busreisen mit Dagel. Preise und Termine unter dagel.de. Ristorante da Enzo. Das ist italienische Lebensfreude, Leichtigkeit, Frische. Und das ist der täglich wechselnde Mittagstisch. Delizioso. Im Ristorante da Enzo. Mehr unter enzo-ham.de. Unser Haus wurde uns echt zu groß. Also haben wir es verkauft. Ohne Stress und zum besten Preis. Schließlich haben wir noch viel vor. Zöger. Denn Hausverkauf ist Zögersache. Zöger Immobilien. 880044. Und unter zöger.de. Fotofreunde, aufgepasst! Jetzt großer Räumungsverkauf bei Foto Machado wegen Umzug. Fast alles ist reduziert, manches sogar bis zu 70%. Ja, bis zu 70%. Schalten Sie blitzschnell und machen Sie Ihre Schnäppchen, denn jetzt muss alles raus bei Machado. Foto Machado, mitten in Hamm. Für deinen Hunger schlägt's. 13013 Pizzeria Miami. Buch den Urlaub für deine Geschmacksnerven. Nur in der Werler Straße. Genuss auf Knopfdruck unter Hamm 13013. Gesundheit erleben mit den Paraplus Apotheken in Hamm. Die Paracelsus Apotheke. Hier finden Sie alles, was natürlich gesund und natürlich schön macht. Gesundheit liegt eben in unserer Natur. Die Paraplus Apotheken in Hamm, wo Gesundheit wenig kostet. Infos unter paraplus.de. Server? Check. Netzwerk? Check. Telefonanlagen? Check. Schnell, flexibel und kompetent. Maxi-Computer löst Ihre IT-Probleme. Natürlich aus einer Hand. Maxi-Computer, Ihr Computerspezialist in Hamm-Verjes. Die Zahnarztpraxis Dr. Schäfer in Hamm-Rhinan informiert. Für alle, die es noch nicht wissen: Ab sofort erreichen Sie Zahnarzt Karl-Heinz Klink in der Praxis Dr. Schäfer, Molkereistraße 11 in Hamm-Rhinan. Telefon Rhinan 940 320. No apology, no apology. We will not back down. No apology. We are not afraid. No apology. Not a drop of doubt. Let's start this from the happy ending. Just another white trash dream track kid, fighting for survival, trying not to do like his daddy did. Double down the devil at three-card money. No apology, he just knew when to quit. Push your luck, say your prayers, make believe you don't care. Take a chance. No apology, no apology. We will not back down. No apology, we are not afraid. Radio Lippewelle Hamm. Der beste Mix. Platz 11. No, I never got her name. Well, time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold. Platz 10. I have a dream. NRW-Lokalradio-Charts Bakkermatt One Day. 23:29 ist es. NRW-Verkehr. Zwei Meldungen gibt's noch. Einmal von der A2 Dortmund-Hannover zwischen Exter und dem Kreuz Bad Oeynhausen. Eine Nachtbaustelle, da ist nur eine Spur frei und deshalb gibt's da 3 Kilometer stockenden Verkehr. Achtung, das Ende liegt hier in einer Kurve. Und A3 Köln-Arnheim zwischen Oberhausen-Lierich und dem Kreuz Oberhausen 5 Kilometer Stau. Da, wo es geht, eine gute Fahrt. Damit sind wir in den NRW-Lokalradio-Charts in den Top 10 und bei Platz 9. Da ist James Blunt mit Postcards. Sunday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I played for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy chains and I throw in a hand grenade and tell you how it is, I really feel for you. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again. And I can't keep it to myself.

In den NRW-Lokalradio-Charts Marlon Rudett hier bei mir bei Jenny Hansen. Auf Platz 6 ist ein Mann. Ach, da freue ich mich doch schon wieder auf solche Sachen hier. Fan-fucking-tastic, rock-fucking-tonic und un-fucking-glaublich. Tja, Ray Garvey bei The Voice of Germany. Es wird wieder un-fucking-fassbar. 9. Oktober geht's los, also ziemlich genau in 2 Wochen. Das ist die neue Single von Ray Garvey und unser Platz 6 in dieser Woche. I'm lost and found as I lay my head. I'm a thousand miles from the home we made. I heard your words as the call came through from that house of cards that I share with you. And I believe we both decide to take a stand, or run and hide. And if you disagree, then I'm the fool. And I've always had too much to say, and lucidly I found my way, but it served me well, 'cause I found you. And I'm gonna let go of the heart I know. I see you smiling and open doors, you wait for me, and I return. With my feet here on this foreign soil, you know I'd walk those thousand miles so you and I, or we could be. Can you hear me where you are? And oh my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? 'Cause I won't let go of the heart I know. I see you smiling and open doors, you wait for me and my return. After wave, I'm slowly drifting. my reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the. In den Top 3. Radio Lippewelle Hamm. Das war gerade Platz 4. Mando Diao, Black Saturday. Und damit sind wir beim Treppchen in den NRW-Lokalradio-Charts. Und ich rede gar nicht lange drum herum. Auf der untersten Stufe, auf Platz 3, stehen Coldplay mit A Sky Full of Stars. Da leuchten die Sterne nicht mehr ganz so hell, ne? Platz 2 geht an George Ezra, der hängt immer noch in Budapest fest. Und ganz oben auf dem Treppchen steht in dieser Woche Mark Forster mit Au Revoir. Gutes Stichwort, ich sag tschüss. Jenny Hamsen ist raus, schönes Wochenende für Sie. Jetzt viel Spaß mit den Top 3 hier bei uns. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh. Cause in the sky.